Sunday Service, herzlich willkommen. Gerade eben hörten wir Leatherette, ein schönes Duo aus Wolverhampton. Ob sie schön aussehen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall machen sie schöne Musik auf ihrem Debütalbum Leatherette. Davon war gerade der Track Calm Down zu hören. Nein, Cold Clam hieß der. Calm Down ist, glaube ich, ein anderer Track auf diesem Album. Also Cold Clam war das gerade von Leatherette. Darauf gibt es auf dem Album wirklich wunderbare elektronische Musik. Veröffentlicht von Ninjatune, das Ganze einem Label, welches ja seit Jahren für qualitativ sehr hochwertige Musik steht. Heute beim Sunday Service gibt es auch qualitativ hochwertiges. Oh mein Gott. Und zwar habe ich auf jeden Fall das neue Album von Chick Chick Chick dabei. Thriller heißt es. Dann gibt es The Veils. Es gibt schönes Songwriter Technisches von David Lemaitre, außerdem Andrew Wyatt, Mick Harvey und noch so einige andere hier heute in der Sendung zu hören. Aber erstmal geht es weiter mit Boat of Songs. Thank you. Angels Fell, das war ein Track von Bodof Songs, der hier nochmal seine Gitarre gerade ausklingen ließ. Bodof Songs, das ist das Ein-Mann-Projekt von Matt Sweet. Der kommt eigentlich hier aus der Minimal-Akustik-Ecke, also macht wirklich so ganz zärtlichstes, nicht Singer, aber eher so Songwriting. Und auf seinem neuesten Album Burnt Up on Re-Entry gibt es auch mal so ein paar Ausbrüche, eben fast schon so ansatzweise, vielleicht so ein paar, ich will jetzt nicht sagen Metal, aber vielleicht schon so die Richtung Wende. Und auf dem Album Burnt Up on Re-Entry gibt es wirklich eine obskurste Mischung aus Tracks, Songs, viel, sag ich mal, Ambient-Sounds mit eingeflochten, also Field-Recordings und das Ganze relativ spannend gemacht. Bodof Songs hat auch schon 4 Alben auf Cranky veröffentlicht, die neueste allerdings auf einem anderen Label, nämlich aus Southern Records. So viel für die Chronisten unter euch. Johnny Fritz ist ein Künstler, der früher unter seinem Namen Johnny Korndeck auftrat, und ich weiß nicht, ob das sein Name ist oder ob Johnny Fritz sein richtiger Name ist. Auf jeden Fall hat er mit Dead Country, also Elternland Vaterland übersetzt, eine Platte aufgenommen, die so ein bisschen nach Rockabilly klingt, so ein bisschen nach Nashville Songwriting, aber auch so ein bisschen so Jonathan Richman Sound. Hier kommt Johnny Fritz mit dem Track Shut Up. Start talking if you got out now. You'd hit the ground walking away. Unless you listen to what I've got to say. I'm tired of hearing about your terrible life. I'm living the exact same one, but on the other side of your voice. And I hate that I need to raise mine. You ein Track von Johnny Fritz, da ist wirklich so mit Nachnamen Fritz. Und da hat er früher unter dem Pseudonym Johnny Corndog Platten rausgebracht. Jetzt, wie gesagt, als Johnny Fritz unterwegs, Dead Country, sein neuestes Album. Und die Stimme mal so zwischen Falsettgesang und dem Timbre von Jonathan Richman einzuordnen, klingt ganz nett, was der Herr hier auf seinem Album Dead Country fabriziert hat. The Shaking Sensations sind eine im weiteren Sinne Post-Rock-Band aus Dänemark und auf ihrem neuesten Album The Start Stop Worrying gibt es zwei Schlagzeuger mit am Start, die entsprechend einen relativ dichten Rhythmus-Sound kreieren. Hier zu hören auf dem Track Gild the Lily. Thank you. wo war hier eigentlich der Gesang? Naja, beim Postrock wahrscheinlich immer erst hinten angestellt. Das war Gild the Lily, ein Track von The Shaking Sensations, eine Band aus Dänemark. Der Track von ihrem Album Start Stop Worrying. Doldrums ist das Projekt von Eric Woodhead. Der kommt aus Toronto, aus Kanada, ist gerade mal 22 Jahre jung und hat mit Lesser Evil vor kurzem sein Debütalbum veröffentlicht. Davon hier der Titeltrack. So, falschen Track angewählt. Das kann mal vorkommen, wenn man nicht aufpasst. Jetzt aber der richtige hier, Lesser Evil von Doldrums. Traffic. Das waren Doldrums aus Kanada mit Lesser Evil, genauso heißt auch das Debütalbum von diesem Ein-Mann-Projekt aus Toronto. Es wird noch etwas skurriler und zwar machen wir eine kleine Zeitreise in das Jahr 1985. Damals gab es ein Projekt namens Home Taping is Killing Music. Pyrolator, den man kannte oder kennt als Betreiber des Atatak-Labels und Mitglied bei Der Plan, hatte sich zusammengetan mit einem gewissen Arndt Kai Klosowski, genau, Klosowski heißt er. Und der war damals eigentlich relativ erfolgloser Blues-Gitarrist, hat dann aber angefangen, mit so Tapes und Loops rum zu experimentieren. Und ja, hat dann wirklich so Tape-Loops gebastelt und da dann Musik mit Pyrolator zugemacht auf dem Album Home Taping is Killing Music. Davon hier der Track What Made You So No Good. Sunday Service und der fette Bass gerade eben gehörte zu Alice Russell und ihrem Track To Dust. Alice Russell ist eine britische Soul-Sängerin, die schon ja, mit vielen Leuten gearbeitet hat, von Mr. Scruff bis zu Quantic oder aus Nostalgia 77 hat sie mitgearbeitet und wenn sie live spielt, tritt sie auch gerne mal mit einem 16-köpfigen Orchester auf vor einer Meute von über 4000 Leuten. To Dust, das ist das neueste Album von Alice Russell und wer Soul mag, der ist hier auf jeden Fall richtig aufgehoben. Lady, das sind der Terry Walker und Nicole Ray. Auch die beiden haben schon mit diversen Größen zusammengearbeitet, von, weiß ich nicht, Mary J. Blige bis hin zu Q-Tip und Kid Cudi und den Black Keys. Jetzt sind sie zusammen unterwegs, haben als Lady eine Platte aufgenommen, die genauso betitelt ist und hier kommt ihr Track Get Ready. To see where you're at and where you're going. But I feel real good about where I'm going. Check it out. Oh, there's a shakedown in my town. Said I cannot make it. Come a long ways from faking it. It's in my blood. Get Ready. Das waren Terry Walker und Nicole Ray alias Lady. Die beiden Ladies von ihrem gleichnamigen Album Lady. Auch viel Soul hier drauf zu hören. Die Everly Brothers, an denen arbeiten sich ab. Dawn McCarthy, eine Singer-Songwriterin aus den USA. Und Bonnie Prince Billy alias Will Oldham. Muss man nicht großartig vorstellen, denke ich. What the Brothers Sang ist ein Tributalbum, wo sie die Everly Brothers covern. Und hier kommt der Track Somebody Help Me. Somebody help me, yeah. Somebody help me now. Won't somebody tell me what I've done wrong? When I was just a Prince Billy alias Will Oldham ist schon ziemlich entfernt von seinem früheren vorherigen Sound, den er damals als Palace Brothers, Palace Songs, wie auch immer, fabriziert hat. Jetzt hier im Duett mit Dawn McCarthy und einer Coverversion der Everly Brothers. Track hieß Somebody Help Me und die Gitarrenseiten, die waren ja nur so am Schwingen. Civil Twilight sind eine Band, von denen drei Mitglieder aus Südafrika kommen und einer aus Nashville. Die veröffentlichen gerade eben mit Holy Weather ein Album, davon der Track Rivers. Just take a little dive into the river, baby. Civil Twilight, die machen Power Pop und haben sicherlich Nader Surf als großes Vorbild. Rivers hieß ihr Track von dem Album Holy Weather. The Mary Wannettes kommen aus Schweden und machen auf ihrem Album Hit the Waves natürlich auch irgendwie Popmusik mit Hit Appeal. Hier kommt ihr Track Black Sunset. Presidents over lonely hearts bleeding for this. waren The Mary Wannettes aus Schweden mit ihrem Track Black Sunset. Ihr Album Hit the Waves ist dann doch etwas zu 80er-lastig, zumindest für meinen Geschmack. Ich höre mir da lieber Kurt Weil an. Der kommt aus Philadelphia und ist Gründungsmitglied gewesen von The War on Drugs, auch einer großartigen Band. Kurt Weil liegt gerade mit Walking on a Pretty Day sein inzwischen schon fünftes Soloalbum vor. Nicht nach dem Erfolg des vorherigen Albums Smoke Rings for My Halo knüpft Weil nahtlos an sein vorheriges Werk an und liefert feinsten Songwriting mit dem gewohnten Gesang, der immer ein bisschen an Tom Petty erinnert. Die Songs von Kurt Weil sind warm und entspannt, entwickeln ihren ganz eigenen langsamen Flow, wie der entspannte Roadtrip mit dem Auto über den aufgeheizten und flirrenden Asphalt, der mit jedem gefahrenen Kilometer mehr Entspannung aufkommen lässt. Hier kommt Kurt Weil mit Walking on a Pretty Day. Don't West Coast, I'm gonna drop along the way today.